Schwarz-Weiß-Rot, unsere Fahne, unser Land. Schwarz-Weiß-Rot, unsere Farben, unser Land. Weil Schwarz-Weiß hier für Preußen und das Rot für Liebe steht. Schwarz-Weiß-Rot, unsere Fahne, die hier weht. Und wir halten zusammen für das Land. Und wir stehen zusammen für das Land. Und wir kämpfen für die Freiheit und rufen weg mit dieser Schand. Wir halten zusammen für das Land. Und mag man uns auch hassen, weil wir einstehen für das Land. Und mag man uns verletzen und verdammen in Schimpf und Schand. Und mögen wir auch sterben, ewig lebt der Totenruhm. Deutschland ist mehr als ein Wort, ist uns ein Heiligtum. Schwarz-Rot-Gold, unsere Fahne, unser Land. Schwarz-Rot-Gold, unsere Farben, unser Land. Weil das Schwarz für die Trauer und das Gold für Ehre steht, wenn die Fahne über Heldengräbern weht. Und wir streiten zusammen für das Land. Und wir leiden zusammen für das Land. Und wir werden niemals weichen, mag der Feind auch noch so drohen. Unser Kampf gilt der deutschen Nation. Und mag man uns auch hassen, weil wir einstehen für das Land. Und mag man uns verletzen und verdammen Schimpf und Schand. Und mögen wir auch sterben, ewig lebt der Totenruhm. Deutschland ist mehr als ein Wort, ist uns ein Heiligtum. Schwarz-Weiß-Rot, Schwarz-Rot-Gold, unser Land. Schwarz-Weiß-Rot, Schwarz-Rot-Gold, unser Land. Weil die Fahnen uns ein Zeichen, Muttersprache, Vaterland. Schwarz-Weiß-Rot, Schwarz-Rot-Gold, unser Land. Und wir bleiben zusammen für das Land. Und wir singen zusammen für das Land. Und wir werden freudig lachen, auch wenn uns zum Weinen ist. Weil auch du, mein Freund, ein Kamerad hier bist. Und mag man uns auch hassen, weil wir einstehen für das Land. Und mag man uns verletzen und verdammen in Schimpf und Schand. Und mögen wir auch sterben, ewig lebt der Totenruhm. Deutschland ist mehr als ein Wort, ist uns ein Heiligtum. Schwarz-Weiß-Rot, unsere Fahnen, unser Land. Freiheit steht, die in jedem echten deutschen Herzen schlägt.